wir haben uns gedacht, im Februar, da soll dann die Hochzeit sein, weil das ist ein guter Termin. Ja. Da können wir uns dann genau 3 Jahre. Danke, Stefan, Sie sehen. Ja, ja, da erlaube ich mir zu gratulieren. Ja, voll Pfad für Meier. Und im Spätherbst kommt dann was Kleines. Ach, ja, da kann man ja passen los. Gratulieren. Ja, da fällt mir was ein. Vielleicht hier für den kleinen Erdenbürger. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ja, und den Herrn Papa darf man fragen, was soll es denn werden, der Bub oder der Mädel? Mir wäre der Bub lieber, dass der Name erhalten wird. Dass der Name erhalten wird. Ja, aber Mädel war schon auch süß. Ja. Und ich habe gehört, da gibt es doch dann dieses 400, nein, das Babysparen gibt es doch da. Ja, sehr richtig, das monatlich 50 Mark, Kindergeld praktisch, der Vaterstaat zahlt mit. Ja, da habe ich mir gedacht, dieses Babysparen, das könnte man doch dann kombinieren, ja, mit dem 624-Mark-Gesetz. Ja, darf ich? Ich bin ohne, fast hilflos. Ja, das ist sehr gut. Der könnte fast von mir sein, der Vorschlag. 624 Mark plus Babysparen, da kommt dann im Laufe der Zeit schon einiges zusammen. Ah, da hätte man noch eine Frage. Gerne, dafür sind wir ja zuständig. Röder, ja, Sie, Moment, ich bin gerade im Kundengespräch, gell? Ja, weil der Gerti, der hat von seiner Oma ein Baugrundstück gehabt. Ah? 531 Quadratmeter in Lochham. Ja, das ist ja fabelhaft, in Lochham. Ja, da kann man ja praktisch nur noch gratulieren. Ja, und Sie haben doch damals gesagt, dass wir die Lebensversicherung, die wo wir bei Erna haben, dass wir die doch auch für sowas kapitalisieren könnten. Ja, allerdings, Sie meinen für die Hausbaupläne. Ja, genau. Ja, da würde ich sagen, machen wir aber auf alle Fälle auch einen Bausparvertrag. Ja, das haben wir schon zwei. Haben Sie schon? Beide schon fast zu sein am Seif. Ja, wunderbar. Ja, dann brauchen wir bloß noch ein kleines Hypothekerl und dann steht ja unserem Häuschen nichts mehr im Weg. Bei der Gerti hat sie die. Heute Mai, wenn ich rede. Man braucht halt eine Doppelgarage wegen meiner Maschine. Wegen seiner Maschine? Ja. Ja, prima. Und im Keller kommt der Hobbyraum. Ach ja. Ja, und da wäre noch was. Ja. Weil die Raten für seine Maschine, die sind doch jetzt dann im März abbezahlt. Ja. 17. März. Ja, und da haben wir uns gedacht, da könnte man doch dann gleich mit demselben Betrag in einen Prämien-Sparvertrag einsteigen, weil das wäre dann ohne Risiko, weil der Gerti, der möchte auf alle Fälle im Angestelltenverhältnis bleiben, oder Gerti? Und weil wissen, selbstständig gegangen im Augenblick zwar mehr. Ja. Ja. Aber ich möchte mit 60 schuldenfrei in Rente gehen. Ja. Ja. Ja, Herr Meier, das ist sehr vernünftig, wie Sie an die Sache rangehen. So vernünftig, wie Sie das machen, kann ja in Zukunft nichts mehr schiefgehen. Ja, ja. Ah ja. Tja. Ja. Das geben wir. Moment, das geben wir der Rechtsabteilung. So. Ja, vielen Dank. Entschuldigung. Tja, Herr Meier. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie gesund bleiben. Apropos, haben Sie in Ihrer Lebensversicherung Invalidität mit inbegriffen? Ach, ich mich arsch, Kreuzkruze fix, wo ist mein Ohrring? Was ich da nicht. Wie bitte? Hast du mir ja nicht gescheit hingemacht, du blöde Sau. Wenn du zu feig bist, dass ich dir da loh ins Ohr waschen bohr. Ja, da hast du ihn doch selber, blöde Sau. Meißel gehabt. Ja. Blöder Hund. Gott sei Dank. Ja, dann hätten wir's. Na, da hätten wir jetzt noch eine letzte Frage. Ja, gerne. Ja, gibt es jetzt sowas für die Versicherungen, die wo wir bei Ihnen abgeschlossen haben? Ja. Gibt es da sowas wie eine Versicherung für die Versicherungen? Ja, aber wozu denn? Ja, mein, wir haben uns gedacht, für alle Fälle. Ja, aber Freund Zapf, also ich meine, ganz so pessimistisch würde ich dann doch nicht in die Zukunft blicken. Wenn Sie ein kleines Restrisiko lässt sich im Leben nie ganz ausschließen. Ja, aber unsere Devise ist, nur nichts dem Zufall überlassen, oder?